Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und genau da im Netz, da war sie auch zu Hause, die Huffington Post Deutschland, eine reine Online-Zeitung, die Lizenzmarke der großen amerikanischen Seite, 2013 in Deutschland eingeführt und nun soll Schluss sein. Steffen Grimberg ist Medienjournalist. Warum wird die Huffington Post Deutschland eingestellt? Das kam für alle wohl sehr, sehr überraschend. Es hat wohl damit zu tun, dass es schon seit längerer Zeit mit den amerikanischen Lizenzgebern, ich will nicht sagen Unstimmigkeiten gibt, aber man nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Die amerikanische Huffington Post ist ja mehrfach verkauft worden. Arianna Huffington, die legendäre Gründerin, ist ja schon seit vielen Jahren nicht mehr mit dabei. Und offensichtlich hat sich jetzt also das schwere Fahrwasser der internationalen Huffington Post jetzt in Deutschland ausgewirkt und eben in Deutschland auch noch die Schwierigkeit, die viele Online-Only-Medien haben, die eben nur auf Online-Werbung als Einnahmen zurückgreifen können, dass das gerade nicht so richtig reicht. Zumal bei der Huffington Post in den letzten Jahren und vor allem auch jetzt in den letzten Monaten auch die Nutzerzahlen wiederum zurückgegangen sind. Also sie hat nie das erreicht, was sie eigentlich, als sie 2013 gestartet ist und vollmundig verkündet hat, was sie erreichen wollte. Also wirklich ein ganz relevantes Online-Medium in Deutschland zu werden. Wenn man die Zahlen von Spiegel, Bild und den anderen etablierten großen Blättern nimmt, was die online an Reichweite haben, dann war die Huffington Post immer unter ferner Liefen. Es war ja nicht nur eine Frage der Reichweite, sondern auch dieses doch auch sehr imageträchtigen Namens in den USA. Da eine schon sehr große Rolle, auch im Politikbetrieb wird sie sehr stark wahrgenommen, eine wichtige Funktion. Und als sie nach Deutschland kam, wurden da auch durchaus viele Hoffnungen damit verbunden. Was ist denn genau bei der Huffington Post in Deutschland inhaltlich anders gelaufen oder vielleicht falsch gelaufen, dass man die Menschen nicht erreicht hat? Nee, die Huffington Post hier in Deutschland hatte natürlich auch nie die Stärke, auch vom Personal her, wie meinetwegen jetzt die Hauptausgabe in den USA oder auch die großen anderen internationalen Ausgaben, zum Beispiel die in London für Großbritannien. Wir reden ja jetzt über 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betroffen sind. Das ist zwar für ein Online-Medium nicht ganz wenig, aber das ist natürlich auch jetzt nicht so schrecklich viel. Dazu kommt, dass die Huffington Post hier in Deutschland natürlich sich auch so ein bisschen im Spagat befunden hat zwischen dem zum Teil ja auch sehr investigativen, sehr, sehr US-amerikanisch geprägten Journalismus der internationalen Huffington Post und dann eben dem, was hier bei uns in Deutschland üblich ist und online auch funktioniert. Da hat das Haus Bourdon natürlich auch den Kurs vorgegeben. Die machen sonst Geschichten wie Focus Online. Das ist natürlich nicht mit der Huffington Post in den USA zu vergleichen. Und weil Sie sagen Focus Online und andere Dinge, man hatte oft den Eindruck bei der Huffington Post, dass gerade auch von den Überschriften her man da so ein bisschen eine Klickmaschine auch produzieren wollte, oder? Ja, absolut, weil man eben auch von der Online-Werbung abhängig ist, weil das mit den Reichweiten eben problematisch war. Und dann musste man sich auf dieses Rattenrennen und eben auf so Clickbaiting einlassen, um wahrscheinlich überhaupt am Markt einigermaßen bestehen zu können. Und das lässt sich natürlich schwer mit so einem doch angelsächsisch hochwertigen Journalismusanspruch unter einen Hut bringen. Aktuell zum Beispiel gibt es ja vermutlich, die Redaktion hofft, dass man da öfter drauf klickt, Fortuna Spielerfrau bekommt Penisbilder und findet passende Antwort. Aber auch natürlich andere Themen, durchaus politische Themen, internationale Themen, also eine Mischung, die durchaus sehr vielfältig ist, um es mal so auszudrücken. Und man stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt zurückschaut auf, sage ich mal, drei große internationale Medienmarken, die es auf dem deutschen Markt versucht haben. Vor vielen Jahren, noch in der guten alten Printzeit, Vanity Fair ist gescheitert nach relativ kurzer Zeit. Financial Times Deutschland ist auch gescheitert. Jetzt also die Huffington Post, die auch scheitert. Also diese großen internationalen Marken aus dem englischsprachigen Raum. Inwieweit kann man das miteinander vergleichen? Sind wir Deutschen vielleicht etwas zu provinziell, um diese großen Marken bei uns tatsächlich zum Erfolg zu verhelfen? Das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es zeigt eher, Deutschland hat ganz viele eigene Medienmarken, die auch nach wie vor sehr stark sind. Es braucht jetzt nicht unbedingt die großen Marken aus den anderen Ländern. Und das muss man zumindest bei der Huffington Post sagen. Bei der Vanity Fair und der Financial Times sah das anders aus. Aber hier ist natürlich auch mit einer sehr kleinen Mannschaft etwas versucht worden, was wir übrigens auch in anderen Ländern haben. Es ist nicht nur in Deutschland so. In Südafrika hat die Huffington Post ihre Ausgabe schon wieder eingestellt. Nach Branchenberichten wackelt es auch in Australien. Das heißt, da ist Deutschland kein Einzelfall. Also ich glaube nicht, dass Deutschland da zu provinziell ist, sondern dass eben auch ein Blatt, das online only kommt, einen großen internationalen Namen hat, aber dann eben doch in Konkurrenz ist mit den Lokalmatadoren und den großen Blättern hier bei uns und deren Online-Ablegern es natürlich von vornherein recht schwer hatte.